Danke. Zweimal Seilbahn, aber einmal. Zwei Erwachsene Zahlfahrt. Ja, halbtags ist das da. 25 Franken bitte. Ja, danke. Danke vielmals. Im Bad Bellingen können Sie günstiger baden. Es ist unbeschränkt günstig. Es steht hinten drauf. Ja, aber immer messen. Schönen Tag und eine gute Fahrt. Wieder schauen wir nach. Adieu.